Ja, und hier bin ich mit meinem Studiogast heute wieder einmal, zu meiner großen Freude, jemand nach Graz gekommen. Hallo Ernst, freut mich, dass du da bist. Hallo, guten Abend. Wir haben uns ja in Visoko getroffen, an der sogenannten Sonnenpyramide. Pyramiden, ja. Da sind wir beide ratlos am ersten Tag gestanden und haben uns gewundert, wo jetzt unser Hotel ist. Und sehr bald sind wir dann auch auf das Thema Orbs zu sprechen gekommen, und das ist ja so eine Geschichte, die ich schon seit Jahren mittlerweile einmal behandeln möchte, aber noch nie einen wirklich guten Gast da gefunden habe, der sich auch ausführlich damit beschäftigt hat. Und das hat sich dann in dieser Sekunde quasi geändert, und du hast mir erzählt, du hast ein Buch darüber geschrieben und hast dich offenbar viele Jahre damit beschäftigt. Ja. Inzwischen habe ich das Buch auch gelesen, sehr spannend. Und bevor wir da jetzt aber einsteigen, tiefer in das Ganze, vielleicht doch ein paar Worte zu deiner Person. Du warst also Attaché für Wirtschaftsfragen an verschiedenen österreichischen Auslandsvertretungen. Sehr bewegtes Leben, sprichst einen Haufen von Sprachen flüssig, darunter Chinesisch, Japanisch, in Schrift und Sprache. Es kommt einiges zusammen in der Zeit. Russisch sowieso. Ne? Also und erzähl doch ein bisschen was über dich und wie du zu diesen ganzen Themen dann gekommen bist, aber vielleicht auch so quasi, wer da heute über Orbs erzählt, wer ist dieser Mann? Ja, guten Abend noch einmal an alle Zuhörer und Hörerinnen. Ich glaube, im Leben eines Menschen das Wichtigste ist die Neugierde. Und die wird natürlich ganz besonders angefacht dadurch, wenn man auch berufsmäßig nicht in der Heimat ist. Ich habe immer gesagt, ich gehe also nicht ein ganzes Leben lang zum gleichen Schreibtisch und weiß dann, wenn ich nicht mehr hingehe, bin ich tot oder in Pension. Und das bringt sehr viel Abwechslung, verlangt aber gleichzeitig natürlich auch eine große Flexibilität, auch von all dem, was man durch die eigene Erziehung, durch das eigene Ambiente im Laufe des Lebens erworben hat. Ich kann mich erinnern, ich war so in Japan auch schon als Student. Ich habe gesehen auf den Straßen die ernstzunehmende Leute, also man hat gesehen, das sind Geschäftsleute, das sind Beamte, haben sich die Hand lesen lassen. Ja, da sitzen also Frauen, die also ordentlich gekleidet, und da wird es ganz ernsthaft betrieben. Jetzt hat man als Europäer, als aufgeklärter Europäer oder Westler, hat man natürlich die Möglichkeit zu sagen, so ein Blödsinn. Nicht? Das ist ein bisschen zu einfach. Ich habe mir gedacht, okay, kaufst du mal ein Buch und schaust, irgendwas muss ja dahinter sein, denn es ist, glaube ich, also sehr arrogant anzunehmen, dass alle anderen Leute dumm sind und man nur selbst alles weiß. Das ist mal eine Grundeinstellung. Vor allem ist es falsch, glaube ich. Und man weiß ja letzten Endes, wenn man ein bisschen eine Kritikfähigkeit besitzt, dass man sehr, sehr oft nicht richtig liegt. Aber Gott sei Dank würde man das nicht merken, würde man ja auch keinen Fortschritt machen. Also damit sage ich also, ich habe immer alles gerne, ich will nicht sagen direkt in Frage gestellt, was ja typisch ist für unsere westliche Kultur. Etwas, was Asiaten nicht verstehen, weil die sehr statisch sind. Man wächst mit gewissen Werten auf, da bleibt man dabei, ganz stark ausgeprägt in Japan, aber auch in vielen anderen asiatischen Ländern. Man liebt keine Diskussionen über Werte, denn man hat sie ja. Nicht? Und wenn man einen Wert hat, und empfindet man das eigentlich als Eingriff in die eigene Privatsphäre und fast schon als Beleidigung, weil einem da jemand beweisen möchte, dass man nicht recht hat. Also wir sind von vornherein vielleicht also etwas zu aggressiv, aber ich glaube, dass letzten Endes, vor allem also auch was die Industrialisierung angeht, das nur möglich war durch die ungeheure Neugierde, die auch schon die Entdecker haben, bei all den negativen Erscheinungen, die es gegeben hat. Aber was haben die großen Entdecker mit nach Hause gebracht? Sie haben viele neue Erkenntnisse, sie haben Pflanzen mitgebracht, sie haben die Geografie der Welt revolutioniert. China ist genau das Gegenteil davon gewesen. China hat auch Reisen, sogar man weiß, die waren früher als der Kolumbus in Amerika. Aber die Chinesen sind überall hingefahren, um eine Bestätigung zu bekommen, dass man sie anerkennt, sind wieder nach Hause gefahren. Sie wollten nichts lernen, sondern sie waren der Mittelpunkt. Das war Zhongguo, heißt ja Reich der Mitte. Und dieses Denken hat sie eigentlich daran gehindert, letzten Endes das große Wissen, das sie hatten, viele Bausteine, aus denen auch ein Gebäude zu errichten. Wie gesagt, noch einmal, für mich das Wichtigste war immer Interesse. Wenn man sich für viel interessiert, glaube ich, muss man aber sehr, sehr aufpassen. Das ist wie wenn man ohne Schlittschuhe auf das Eis geht. Man soll nicht mit normalen Schuhen gehen, man fällt sicher hin. Deswegen glaube ich, sollte man, wenn immer man in neues Gebiet vorstößt, von vornherein sagen, erstens Vernunft, zweitens, was kann die Wissenschaft dazu geben, damit man irgendwo sich links und rechts an ein Geländer anhalten kann. Auch wenn es vielleicht schwach ist, aber es muss vorhanden sein. Und das Thema Orbs ist ja genauso ein Thema, wo man sich doch auch auf ziemlich glattes Eis begibt. Was war denn jetzt für dich der Anreiz, es doch zu tun? Ja, wie sehr viele Dinge im Leben. Ich habe also in Tokio gelebt und ein chinesischer Arzt hat mich zu sich nach Hause eingeladen. Der hatte einen Jade-Buddha, 1 Meter groß aus der Ming-Zeit, also 500 Jahre, so abgesehen von dem großen Wert, denke ich mir, wunderschön. Da zeigt er mir Fotos. Da sage ich, aha, was ist das? Sagt er, schau das genau an. Der hat eine Frequenz von Fotos gemacht, wo plötzlich der Buddha verschwunden ist. Man hat ihn nicht mehr gesehen, da war nur mehr ein Nebel vorhanden. Und da sagt er, ja, das ist passiert, denke ich mir, aha. Ich sage meistens, wenn ich innerlich einen Widerstand dagegen habe, sage ich, aha, interessant. Ja, damit hat man sich also noch nicht engagiert, aber man sagt sich, aha, habe ich noch nie gehört. Es ist wertfrei, sagen wir mal so. Ne? Da sagt er aber, übrigens, hast du schon mal gehört, auf Fotos gibt es doch auch so runde Kreise und Gebilde und da weiß man nicht, was das ist. Das hat vielleicht mit Energie zu tun. Schau dir das einmal an. Was habe ich gemacht? Ich bin dann rausgefahren und habe nachgeschaut und habe wirklich gesehen, naja, da sind einige Flecken drauf und habe mich erinnert, ich habe in der Vergangenheit sehr oft mich geärgert und gedacht, na, genau über dem Gesicht oder genau das, was ich zeigen wollte, da habe ich wieder mal nicht aufgepasst, die Linse war kaputt, irgendwas ist passiert, gelöscht, nicht? Und so kam ich in das Ganze hinein. Das heißt, du bist dann draufgekommen, dass bei Durchsicht deiner eigenen Aufnahmen es sich gezeigt hat, da waren auch diese Orbs. Genau, also nicht nur, wie er mir erzählt, da habe ich gedacht, naja, also da ist einmal schon etwas wirklich interessant, weil ich sage, ich kann das sehen. Ich muss vorausschicken, also ich habe mich immer dran gehalten. Ich sage, wenn so viele Menschen Dinge glauben, die sie nicht sehen, kann es also sicher kein Fehler sein, wenn man etwas untersucht mit Vernunft, was man nicht sieht, was man sieht, nicht? Und das ist, glaube ich, also eine Basis, von der jeder ausgehen kann, ohne sich zu schämen. Weil es ist wirklich ein bisschen ein Problem, wenn man von Orbs beginnt zu sprechen. Na, die Leute lächeln mitleidig, je nachdem, was man für eine Beziehung von Leuten hat. Manche gehen weg und denken sich insgeheim und sagen es einem vielleicht, wenn sie gute Freunde sind oder wenn es ein Feind ist, dass man das ein Spinner ist, auf Deutsch gesagt, nicht? Deswegen habe ich mich da also schon sehr, sehr genau damit befasst und habe mir gedacht, naja, was machst du mal zuerst? Orbs, habe ich mir ja sofort aufgeschrieben, ORB. Dann habe ich es mal ins Internet eingegeben, habe mal geschaut, was kommt denn da? Und das war also schon interessant zu sehen, man ist nicht allein mit der Frage. Nicht? Das ist also wirklich ein Thema, das weltweit ein großes Thema war, auch wenn es nicht in den Tageszeitungen drinnen steht, aus den Gründen, die ich also schon angedeutet habe. Die Amerikaner sind wie immer also führend, wobei sehr viele Vereinigungen, die sich also, möchte ich fast schon sagen, Hobby ist fast schon zu wenig, berufsmäßig also mit dem Thema befassen, mit Geistern und mit anormalen, paranormalen Erscheinungen. Aber auch in Europa. Und ganz stark in Europa ist vor allem so Mitteleuropa interessanterweise, Deutschland, Holland, vor allem auch also interessanterweise weniger Frankreich, Spanien, ja, ich werde dann auch darauf zu sprechen kommen. In Asien habe ich eigentlich nur etwas in Japan gefunden, auf japanischen Websites. Da habe ich also auch ein paar Fotos in meinem Buch drin, die waren recht interessant, aber es wird nicht hinterfragt. Das heißt, man ordnet das zu, ich werde auch darauf zu sprechen kommen. In China gibt es zwar den Ausdruck, aber wird eigentlich nicht diskutiert. In Europa, in den slawischen Ländern, habe ich eigentlich auch nur in Polen ein bisschen was gefunden. Russland komischerweise nicht. Was vielleicht auch damit erklärbar ist, dass wahrscheinlich Computer noch nicht so verbreitet sind. Das ist doch ein sehr großes Land. Trotzdem eigenartig, weil in der Zeit der Sowjetunion, als ich tot war, hatte man sich sehr stark mit Bioenergie abgegeben und das war damals etwas, wo man bei uns das eher belächelt hat, also abgesehen von Tübingen, wo man ein eigenes Institut dafür eingerichtet hat. war das eigentlich kein Thema. Aber die Russen hatten eben, weil sie weltanschaulich kein Problem damit hatten, was physikalisch nicht erklärbar war, war für sie etwas, was zu untersuchen ist. Da waren sie wertfrei, nicht? Ja, die Religion hat ihnen nicht so. So ist es. Die Religionen, die hat sich nicht bedroht gefühlt, sagen wir mal so, nicht? Ja, die hat nicht existiert so richtig in der UdSSR, würde ich jetzt sagen. Das ist richtig. Offiziell, sagen wir so. Man hat kein Problem damit gehabt, nicht? Weil es stand dem eigentlich nichts entgegen, sondern man hat gesagt, da gibt's was wie Telepathie, ich werde dann zu sprechen kommen drauf, Psychokinese. Man hat's gesehen, dass da was passiert und man hat sich gesagt, schauen wir uns das an, was hat. Und hat es wissenschaftlich versucht, auch also zu klären. Lateinamerika, ein bisschen was, Brasilien, aber eigentlich eher schwach. Interessant, eben am Anfang deines Buches, für mich ein bisschen überraschend, eine Betrachtung der verschiedenen Begriffe und der verschiedenen Wortstämme, die da auch vorkommen und so rund um die Welt. Und es ist eigentlich wirklich spannend, wenn man sich anschaut, was für Bilder da verwendet werden, um diese Orbs zu beschreiben. Die sind nämlich ziemlich verschieden, haben aber alle so einen natürlich transzendenten Anteil, das ist klar, aber unterschiedliche Begriffe auch. Sicher, ich meine, die Leute haben ja das gleiche Erlebnis gehabt und jeder versucht es dann mit seiner eigenen Phraseologie, die ihm eigen ist, aufgrund seines kulturellen Hintergrundes einfach zu erklären. Deswegen sage ich also, wenn jemand Orb mag er bezeichnen, wie immer er will, ob das Lichtkreise sind, es gibt Leute, die sagen, es seien Elfen, es gibt sagen, Leute, es sind Seelen, das soll man also nicht in den Mittelpunkt der Betrachtung oder der Kritik auch stellen, sondern es geht um das Phänomen an und für sich. Ja, und wenn wir jetzt ein bisschen uns dieses Phänomen anschauen, und es ist ja sehr anschaulich, vielleicht an dieser Stelle jetzt auch der Hinweis für alle, die es noch nicht gesehen haben, es gibt auf der Seite gleich unterm Ankünder, wenn man das jetzt aus dem Archiv hört, dann einfach die Sendung maximieren. Dort findet man dann eine Reihe von Links, unter anderem einen Link auf diese Bildseite. Du warst so freundlich und hast mir eine Menge an Bildern, die in deinem Buch auch vorkommen, zur Verfügung gestellt. Und anhand derer wir heute da auch diese Dinge ein bisschen illustrieren möchten, denn es ist ja ein optisches Phänomen, wenn man so möchte, ein bildhaftes Phänomen. Und es gibt natürlich verschiedenste Arten von Orbs. Und ich habe es im Ankündiger schon angedeutet, es gibt für viele dieser Orbs eine profane Erklärung. Und die lautet Stauborb. Vielleicht sollte man auf die als erstes eingehen. Ja, also ich nenne vielleicht als erstes die amerikanische Vereinigung, die Association for the Scientific Study of Anomalous Phenomena, ASAP abgekürzt. Das ist also nach eigener Bezeichnung eine wissenschaftlich orientierte und auch nicht auf Gewinn ausgerichtete Amateurvereinigung in den USA, die sich dem besseren Verständnis von anomalen Phänomenen widmet. Sie führt wissenschaftliche Untersuchungen durch und forscht und hat sich unter anderem also auch mit den Orbs abgegeben und ist zum Schluss gekommen, dass es sich bei Orbs immer nur um natürliche Orbs handeln kann. Wir unterscheiden also natürliche Orbs und echte Orbs, das heißt also solche, die nicht natürlich zustande gekommen sind. Bei den natürlichen Orbs unterscheidet man wieder solche, je nachdem aufgrund welcher Art der Verunreinigung sie zustande kommen oder der Gegebenheiten. Sie können aus flüssigen Stoffen herrühren, Tropfen von Flüssigkeiten, sehr, sehr oft also Wassertropfen auch, aus festen Stoffen, das sind Staub, zum Beispiel Pollen, vor allem also auch kann man Insekten auch sehr leicht als Orbs sehen oder glauben, das sind Orbs. Dann Fremdkörpern, die sich direkt auf der Linse befinden. Das passiert einem manchmal, dass einfach eine Verunreinigung drauf ist, man merkt das nicht. Und letzten Endes auch möglich durch die Reflexierung, also durch Spiegelung, Sonne zum Beispiel oder auch von Lampen. Und diese runden Formen, die man dann halt immer sieht, entstehen mehr oder weniger unabhängig von der tatsächlichen Form. Beim Fall eines Tröpfchens ist es eh auch rund, aber die entstehen vor allem durch den optischen Effekt, dass dieses Objekt ja extrem unscharf dann dargestellt wird. Das heißt, wir haben da also ein Staubkörnchen, das nur wenige Millimeter vor der Linse herumtanzt. Es wird mit Blitz erhellt und ist halt gerade in der richtigen Position, dass es dann durch die Unschärfe aufgeblasen zu diesem Kügelchen wird, genau, die man halt, genau, sieht. Genau, auf der, ja, Seite haben wir, glaube ich, vor allem nur Beispiele von echten Orbs, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Wir haben da, glaube ich, jetzt gar kein Staub-Orb, kein eindeutiges Staub-Orb-Beispiel auf der Seite. Ich weiß nicht, ob du mir das sagen kannst. Also ich habe in einem, ich werde dann zu sprechen kommen drauf, die angenommenen Kriterien. Genau, ja. Und habe im Buch also auch hintereinander Beispiele gezeigt, welche Orbs ich also als Energieorb bezeichne, welches Orb eindeutig Staub ist, welches ein Pollen. Ja, du hast dann in deinem Buch auch genau kartografiert quasi, welche, zum Beispiel wie Orbs von Pfefferkörnern aussehen etc. Natürlich, weil das ist also das Erste, glaube ich, was man überhaupt machen sollte, wenn man feststellen möchte, wie sieht ein natürliches Orb aus, ich produziere eins. Es ist nichts einfacher als das. Ich habe mir also einen Staubzucker genommen, ich habe Pfeffer genommen und Reisstärke und habe die vor der Linse herunterrieseln lassen und habe dann gezeigt, wie die ausschauen und vor allem auch, wie sie in der Bildbearbeitung, zu der wir dann später kommen, aussehen. Und da sieht man ganz eindeutig, ich habe etwas, was ich also, etwas Greifbares. Ich sage nicht nur, da habe ich ein grünes, ein blaues, wunderbar, das war so schön weiß, rot. Das hat meiner Meinung nach die Optik erlaubt, glaube ich, sehr wenig eine Klassifizierung. Da möchte ich dann extra drauf zu sprechen. Das heißt, nur, das ist ein eigenes Thema eigentlich, nicht? Ja, nur durch Betrachten einer Aufnahme kann man deiner Meinung nach ein echtes Orb und unter Anführungszeichen nicht unbedingt von einem Stauborb unterscheiden, außer es ist eine Aufnahme, die mit Zoom entstanden ist, glaube ich. Dann hast du so einen Ausnahmefall, wo du sagen kannst, wenn da Orbs entstehen, sind sie eigentlich, naja, kaum in der Orbzone entstanden. Ich möchte eines vorausschicken. Also man soll sich nicht anmaßen, zu glauben, jetzt zu dozieren, welche Orbs sind echt und welche sind nicht echt, weil wir letzten Endes alle noch irgendwo in der Dunkelheit rumtappen. Mir geht es darum, visuell auch nachvollziehbar Kriterien sowohl für echte als auch für unechte, also für natürliche Orbs zu kreieren und die als Basis für weitere Nachforschungen zu nehmen. Deswegen, ich behaupte nicht kategorisch, das ist ein unechtes und das ist ein echtes. Ich sage nur, ich glaube, und zwar ich sage auch, warum ich das glaube. Und das kann ich nur dann sagen, wenn ich nicht die Farbe anschaue, sondern wenn ich Strukturen anschaue. Nicht? Jetzt hat mir vielleicht kurz als Einwurf, ein Hörer war so nett und hat mir eine Aufnahme, die er ihm zufällig gemacht hat, geschickt. Das ist das Bild 11 auf der Bildseite, ganz unten. Es ist recht interessant, weil er die Hand ausgestreckt hält und genau über der Handfläche entstehen ein größerer und ein kleinerer Orb. Wenn du dir das jetzt auf den ersten Blick ansiehst, meiner Meinung nach ein sehr schönes Exemplar, aber was wären das? Du hast jetzt keine Zeit gehabt, das Ganze zu bearbeiten. Das heißt, du kannst keine wirkliche Aussage jetzt treffen, ja, aus deiner von dir entwickelten Theorie über das Ganze. Rein, wenn du das jetzt das Bild anschaust, was kannst du dazu sagen zu diesem Ding? Was würdest du dafür einen Kommentar abgeben? Ja, ich glaube, man muss einfach vorsichtig sein, weil ich finde, man muss versuchen, die Emotionen auszuschließen. Und ich habe mir von vornherein das Prinzip auferlegt, dass ich versuche, meine Annahmen immer als falsch zu beweisen. Das heißt also, man darf nicht hineingehen, self-fulfilling prophecy, dass man also mit Wunschdenken hineingeht und dann triumphiert, dass das gestimmt hat, sondern man sollte eine Annahme treffen und versuchen, sich zu beweisen, dass man nicht recht hat. Ja, Falsifizierung heißt das ja, ja, in der klassischen so Wissenschaftstheorie. Ja, ja, aber ja, jetzt, aber ist eine schöne Aufnahme, es, oder? Es ist eine schöne Aufnahme. Ja. Ich meine, man kann sehr viele Orb-Aufnahmen produzieren, wo man sagt, ich möchte ein Orb über dem und jenem Gegenstand haben, weil das also passt zum Thema oder weil es interessant ausschaut. Erstens einmal ist jetzt die Frage immer, wo ist ich muss einmal untersuchen, nicht? Also, es gibt immer Staub in der Luft, es gibt immer Luftverunreinigungen. Das heißt, es kann von vornherein immer ein Stauborb sein. Ich wollte später dann noch drauf zurückkommen. Ich glaube aber, wir haben hier die Fotos nicht. Das ist ein Thema, das vor allem Ed Foster jetzt auch mit, der aus Holland ist. Ja, Ed Foster, genau, befindet sich im Chat. Ja. Er hat sich auch da vorher kurz vorgestellt. Der war ja einer meiner Lehrer am Anfang, weil man natürlich im Internet schauen muss, wo gibt's Leute, die sich auskennen und was bietet sich am besten an einen Berufsfotograf, der einfach die Technik beherrscht, der auch ganz genau weiß, wie was auf das Bild hinaufkommt und der auch etwas, was er nicht geglaubt hat zu fotografieren, dann identifizieren kann. Und der ist sehr kritisch auch vorgegangen. Und für mich war das also sicher auch ein Einstieg, dass ich immer gesagt habe, das macht alles Sinn, weil der Mann, der lebt ja davon, dass er Fotos macht und hat über 30 Jahre lang also fotografiert. Und das war, also er ist einer, der also begonnen hat, auch Argumente aufzubauen, warum die Optionen der Theorie, die ASAP entworfen hat, das heißt also im unscharfen Bereich entstandene Aufnahmen werden praktisch verzerrt und als Orbs wiedergegeben, warum das nicht immer stimmen muss. Kurzer Einwurf, Ed Foster lässt sich übrigens auch recht lieb grüßen, ja, danke, über den Chat hier. Findet offenbar die Aufnahme mit der Hand auch, sieht schön aus wie ein klassischer Orb mit leichten Kreisen darum und das Muster darin. Also mir gefällt der Orb von dem Hörer auch recht gut. Ja, aber ich bin nur vorsichtig, weil ich habe also auch Fotos, also wo Kopf von Personen und ich habe eine Aufnahme zum Beispiel habe ich gemacht, mal da hing ein Bild von einem Schutzengel, ein bisschen kitschig, ja, an der Wand. Dann mache ich ein Foto, ist ein Riesenorb daneben. auch da, man muss sehr aufpassen. Man sollte nicht die Emotionen zu stark einbringen und vor allem keine Weltanschauung. Ich glaube, das ist ganz besonders wichtig, weil damit hat man dem Ganzen ein Korsett umgelegt und behindert sich selber auch in der Erkenntnis, unbewusst sehr oft auch, nicht? Ja. Wir wollten jetzt vielleicht einmal, du hast also eine Möglichkeit gefunden, du hast nach einer Möglichkeit eigentlich gesucht, das Ganze ein bisschen zu objektivieren. Dass man eben nicht nur auf irgendwelchen weltanschaulichen Schlüssen hängen bleibt, sondern tatsächlich sich anschaut, was ist da, wie kann ich einen Staubab zum Beispiel unterscheiden von einem Orb, der nach unserem heutigen Verständnis noch aus unerklärlichen Gründen auf einer Aufnahme zu sehen ist. Du hast das die EL-Methode genannt. Es gibt auf der Bildseite ein Beispiel dieser Bearbeitung. Wäre jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, dass wir können das ohne weiteres vorwegnehmen, auch das ist kein Problem. Weil ich habe, wie du richtig sagst, ich habe immer versucht, das zu objektivieren. Ich habe in der Literatur gelesen immer, dass Leute begeistert sind, dass sie das, da kam wieder das gleiche grüne Orb und haben das also schon sehr personifiziert und ja fast schon so als Pet gesehen, dass er so wieder da ist und mit dem man kommuniziert. Ich möchte jetzt das also nicht lächerlich machen, bitte nicht missverstehen, aber das ist zu wenig, weil wenn man weiß, wie Farben zustande kommen, das ist auch etwas, was man vor allem bei der Bearbeitung mit Photoshop also sehr stark sieht, ist sehr oft der Hintergrund verantwortlich für die Farbe des Orbs, weil sie sehr oft eben milchig-weiß und durchscheinend sind. Es können Pollen sein, es können vor allem also auch Fasern sein, die in der Luft schweben, sodass man, um vor sich selbst also die Achtung nicht zu verlieren, glaube ich, unbedingt hineinschauen sollte in den Bauch sozusagen, indem man die Bearbeitung mittels Photoshop macht. Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache, indem man, ich glaube, haben wir jetzt dazu geschrieben, wie das funktioniert. Nein, das haben wir eben, das habe ich bewusst weggelassen, weil ich gedacht habe, das erklären wir dann eh in der Sendung. Ja, natürlich. Also wir sprechen jetzt über Bild 2a bis Bild 2f auf der Bildseite. Da sieht man jetzt also wie eines, wirklich ein sehr hübscher Orb, der sieht aus wie ein keltisches Kreuz, fällt mir da jetzt gerade auf. Ja. Aber natürlich jetzt wieder Interpretation. Kann sehr symmetrisch ist auch. Aber da sieht man jetzt also die verschiedenen Stufen der Bearbeitung, die du also immer gleich ausführst, mehr oder weniger. Man kann dann gewisse Stufen weglassen und am Ende kommt dann quasi ein Bild raus, mit dem du versuchst, objektiv eine Aussage treffen zu können. So ist es. Gehen wir jetzt vielleicht die einzelnen Bilder durch. Genau. Also ich beginne damit, und somit hat es eigentlich überhaupt begonnen, man schneidet einmal ein Ob aus dem Bild aus, um es näher zu sehen, sage ich jetzt einmal. Das ist ja ganz normal. Na, dann überlegt man sich, naja, was könnte man da jetzt noch machen, nicht? Und da bin ich eigentlich dazu gekommen, dass ich einmal gesagt habe, okay, wie wär's, wenn wir versuchen, das einmal ein bisschen zu bearbeiten. Den Kontrast zum Beispiel mit Kontrast arbeiten. Und zwar könnte man über die Helligkeit das so weit steuern, dass einmal kein Hintergrund mehr zu sehen ist, sondern nur das Ob allein. Dann habe ich es einmal isoliert. Ne? Dann habe ich vielleicht ein farbiges oder auch nicht. Und um die Strukturen noch stärker zu sehen, dachte ich mir, machen wir das grau. Das heißt, ich gehe auf Mode und dann kann das dann also grau, Grayscale heißt das, einstellen. Da habe ich dann einmal schon die Farbe weg und man sieht schon wesentlich klarer die Strukturen. Das ist also, hier haben wir das, ich habe das im Buch mit 21.4, das ist hier. Das vierte Bild ist es. Ja, genau, es ist Bild 2D. Genau, genau. Ja. Du musst nur vorsichtig sein mit deinem Kopfhörer am Mikro, dann macht es einen furchtbaren Krach. Ja. Es ist nichts hinuntergefallen. Ja, genau, also ja. Du stellst einmal die Helligkeit ein und dann nimmst du einmal die Farbe weg und dann kommt irgendwie so der entscheidende Schritt quasi. Genau, und dann gehe ich auf Sketch und dann Bas-Relief, also Bas-Relief geschrieben. Und da kriege ich dann das Bild, das man hier sieht, wo ich also Strukturen habe. Und je nachdem, wie stark man die Strukturen sieht, kann man weitergehen, den ganzen Vorgang noch einmal wiederholen. Da habe ich das noch verstärkt. Genau, das heißt, es ist ein Filter, ein Relieffilter. Das ist richtig. Für die, die jetzt nicht Photoshop verwenden, sollten sich derlei Dinge auch in anderen Bearbeitungsprogrammen eigentlich finden. Bin also im sicher. Prinzip gehst du her, nimmst deinen Relieffilter und das Sinn, wenn ich das richtig verstehe, ist eigentlich den Kontrast überzubetonen, um die Struktur besser sichtbar zu machen. Genau, damit dann die Struktur stärker herauskommt. Deswegen muss man es davor ein bisschen bearbeiten. Jetzt dieser Orb, den du hier bearbeitet hast, beispielhaft, was liest du da jetzt raus aus dem Bild 2F? Ganz rechts unten, also aus diesem hier. Bei diesem Bild, wenn wir uns anschauen, einmal das Orb schaut eigentlich aus, also wie ein Knopf, wenn man es einmal nicht bearbeitet. Ja? Wenn man es dann bearbeitet hat, sieht man, dass drinnen Strukturen erscheinen, dass aber relativ viele Freiräume sind, also ich tendiere dazu zu sagen, dass das also eher eine Verunreinigung ist, wahrscheinlich Staub. Schaut, so ein hübscher Orb, aber es wäre schön, es ist schaut darum, ja. Aber okay. Ich habe dann also später versucht, ich habe also sicher die vielleicht 10.000 Bilder insgesamt gemacht und davon dann letzten Endes ausgewählt und bin in sehr viele Länder gereist, nicht nur deshalb, aber ich war viel unterwegs. Ich habe auf fast allen Kontinenten also auch Bilder gemacht und auch im Buch die drinnen gezeigt, dass man sieht, das ist also nicht etwas auf einen Ort begrenztes, sondern das ist also weltweit eigentlich vorhanden. Jetzt, wenn. Also dann haben wir ja doch ein Beispiel eines Stauborbs, nämlich eben dieses, was die Bearbeitungsmethode zeigt. Das ist aber eines, wo ich sage, ich nehme an, das ist ein Staub, aber es gibt doch viel deutlichere, dort, wo man einfach sieht, dass die Strukturen zerfallen. Da ist überhaupt keine Struktur drinnen. Das ist also wirklich nur Staub. Und wenn man jetzt dem gegenüberstellt, Bild 1a und 1b, also ein wunderschönes, ich nenne es jetzt einfach mal Sonnenorb, weil es so schön orange ist, hältst du dieses Orb für echt oder unecht? Also ist es in der Orbzone entstanden oder ist es ein tatsächlich unerklärliches Orb? Also für mich ist es also ein sogenanntes Energieorb. Warum sage ich Energieorb? Ich habe im Laufe der Untersuchung, vor allem von positiven Beurteilungen im Internet, kam es immer wieder eine Art von Energie als Deutung. Jetzt sagt man sich, okay, Energie. Eine Lampe erzeugt Energie. Deswegen müssten also in der Nähe von Lampen müssten eigentlich viele Orbs sein. Und habe dann auch eine x-beliebige Lampe auch mit Photoshop bearbeitet. Das war nur weiß, da hat man überhaupt nichts gesehen. Man dachte, naja, okay, also das stimmt doch nicht ganz. Kam dann, in Peking war ich mal vor dem Hotel heraus, war so eine Beleuchtung, Straßenbeleuchtung, habe fotografiert und habe dann gesehen, man sieht oben die vier Kugeln. Bild 6 sprechen wir jetzt. Ja. Da sieht man also zuerst diese Natriumdampflampen mit dem Orb und dann die Bearbeitung unten. Genau. 6A und da habe ich eigentlich eher zufällig, normalerweise schneide ich das Orb heraus und bearbeite nur das, habe ich die Lampen mitbearbeitet und habe gedacht, na, interessant. Nicht? Und das ist meiner Meinung nach eben rein auf Zufall. Und zwar, warum hat man bei der normalen Lampe nur weiß bei der Bildbearbeitung, nicht aber bei der Natriumdampflampe? Warum? Weil bei der Natriumdampflampe das Licht durch Fluoreszenz entsteht. Nicht durch Wärme. Und das ist der große Unterschied. Und wenn man sich die Strukturen anschaut, kann man in Analogie, ohne jetzt zu stark zu spekulieren, einmal eine Annahme treffen und sagen, ich nehme an, dass alle Orbs, die ähnliche Strukturen aufweisen, etwas mit Energie zu tun haben könnten. Okay, das heißt also, das war quasi der Stein der Weisen für dich in Sachen Orbs. Du hast dieses Bild gesehen und das zufälligerweise daneben war, ist ein Orb aufgetaucht, so ist es, der, den du nämlich an auch als echt klassifizierst, oder? Es sieht so aus, sage ich jetzt einmal, nicht? Und weil du hast dann festgestellt, dass diese Strukturen, die sich da ergeben, vor allem, du sprichst dann im Buch auch von diesen horizontalen Strukturen, wo also die Energie, das postulierst du jetzt einfach, ja, quasi rechts eintritt und links austritt beim Orb. Und eine ähnliche Struktur siehst du jetzt in dieser Lampe. Wobei dort was, natürlich. Was interessant ist, bei dieser Lampe, die Energie, die Lampe ist schief aufgesetzt, aber trotzdem sind, der Austritt ist parallel. Nämlich nicht zum dort, wo die Energie einfließt, sondern ist in der Mitte des Orbs auf der anderen Seite. Ja, die Frage ist halt, welche Energie da jetzt bei dieser Natriumdampflampe aus- oder eintreten soll. Detto natürlich, welche Energie da beim Orb aus- oder eintreten soll. Ja. Kann ich jetzt überhaupt keine Antwort darauf geben, natürlich. Aber das, was ich jetzt mitnehme, ist, du hast ganz einfach die Analogie gesehen. Ich habe einfach immer nach etwas gesucht, an das man sich anhalten kann. Hm. Denn selbst wenn man die Bildbearbeitung macht, ich kriege verschiedene Muster, aber ich habe keine Möglichkeit, eine Wertung zu machen, außer, dass ich eben selbst ein Orb produziere, wo ich weiß, das ist ein natürliches Orb und da kann ich sagen, okay, das ist es nicht. Wenn zum Beispiel sehr viele Freiräume sind innerhalb der Struktur oder wenn sie schief sind oder parallel zueinander, ist meiner Meinung nach immer ein Hinweis dafür, dass es sich um ein natürliches Orb handelt. Wenn jedoch eindeutig... Also kein echtes in dem Fall, kein unerklärliches. Also kein unerklärliches. Ich möchte kurz eine Frage aus dem Chat einwerfen. Es scheint so, als ob die Orbs nur entstehen, wenn der Winkel zwischen Objektiv und Blitzlichtquelle klein ist. So wie bei Kompaktkameras. Ich habe noch nie Orbbilder gesehen von großen Spiegelreflexkamera mit Extremblitz. Kannst du das bestätigen? Nein, ich fotografiere ja mit allen möglichen Kameras und ich meine, etwas, der wird jetzt lachen, also man kann es nicht hören. Gerade er ist der sagt, für ihn ist es vollkommen unwichtig, mit was für einer Kamera er fotografiert, mit einer herkömmlichen Kamera oder mit einer elektronischen. Also auch der CCD-Sensor ist dann nicht beteiligt dran? Nein, er sagt, er hat keinen Unterschied gefunden, es ist einfach billiger, wenn man das also mit einer elektronischen Kamera macht, weil es kostet einfach weniger. Und ich glaube, worauf man verweisen muss unbedingt, ich habe mir natürlich die Frage auch gestellt, und es wird als Kritikpunkt immer gesagt, naja, seitdem es also die elektronischen Kameras gibt, ist das eigentlich erst ein Phänomen geworden, hat es früher nicht gegeben. Naja, das stimmt nicht. Erstens einmal gibt es auch Aufnahmen von früher. In meinem Buch habe ich eins drinnen, das hat mir der Ed Voss einmal geschickt aus dem 19. Jahrhundert, wo man also sehr wohl eines sieht. Jetzt soll man gar nicht fragen, ob das echt oder unecht ist. Aber ich habe seit dem 13. Lebensjahr fotografiert. Man hat ja doch jedes Mal versucht, jedes Bild sollte perfekt sein. Ich habe nicht 10 von einem Motiv gemacht, das hat ja gekostet. Das musste ja gedruckt werden. Blitze hat man ja fast nicht verwendet, ich mit meinem Taschengeld. Ich habe bei jedem Blitz abgerungen, machen wir jetzt einen Blitz, machen wir keinen. Na, heute mache ich 50 Blitze, das ist überhaupt kein Problem. Natürlich habe ich dann wesentlich mehr Ab drauf. Wenn ich so geizig bin und kaum fotografiere und noch weniger Blitze, habe ich natürlich früher auch nicht diese Möglichkeiten gehabt. Und was ich also, ich kann immer wieder nur so Ed Voss, der auf Holländisch auch ein Buch darüber rausgegeben hat, das ich leider nicht lesen kann, sagt auch, für ihn als Fotograf, hat sich die Frage nicht gestellt, dass alle Orbs aus Staub entstehen, denn er hat ja mit zigtausend Fotos ständig zu tun, da müsste er ja ständig Orbs auf Bildern haben. Und was noch interessanter ist, und das bringt uns jetzt schon dazu, dass der Mensch sich, der Fotograf auch beteiligt ist an dem Ganzen, er hat auf Fotografien, die er für Kunden gemacht hat, nie ein Orb drauf gehabt. Und die hat er mit demselben Equipment im selben Raum gemacht? Als Profi, ja. Mhm. Nicht? Und das ist also auch ein Phänomen, das man immer wieder auch im Internet von vielen Leuten hört, und das kann ich wirklich bestätigen. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Orbs hat man drauf. Das ist allerdings wirklich interessant, ja, statistisch. Das ist interessant, absolut. Ja. Ich meine, man muss auch da wieder kritisch sein. Ich sage, okay, Erkenntnis, ich glaube, es ist eine Erkenntnis, dass es sich um Energie handelt. Frage, Eigenenergie oder Fremdenergie? Das ist dann die nächste Frage, die man sich stellen muss, und die muss man sicher weiter untersuchen. Ich glaube, ich habe auch das Foto, wo ich also neben einem jungen Mann ein Orb fotografiert habe. Moment, haben wir das da? Ja. Wir haben es da, und zwar ist es das Bild 7 und 7a. Das war für mich deswegen interessant, nicht nur, weil ein Orb neben einem Kopf war, das passierte sehr oft, aber wenn man das bearbeitet, sieht man also wie einen Schlauch, der sich zum Kopf hin bewegt. Wäre es also nur eine Reflexion des Lichtes, wie man das auf dem Foto vielleicht vermuten möchte, würde nie eine Struktur, sondern es würde praktisch nur weiß sein. Also ich behaupte zwar nichts, aber ich finde es einfach interessant, wenn man sich das anschaut. Mein erster Gedanke war zwar auch, dass das jetzt quasi eine Reflexion ist, und das Interessante ist aber, dass das Orb genau an der Stelle, wo also dieser Lichtbogen dann beginnt, ebenfalls heller ist. Und man merkt direkt, die Struktur ist gestört. Als würde hier ein Fluss in eine Richtung. Ja. Nicht? Das ist also. Und glaubst du, dass also hier, ich habe da geschrieben, Kind, das ist eigentlich ein junger Mann, du hast recht, dass also hier eine Wechselwirkung stattfindet? Ich würde sagen, es ist ein Bild zur Idee, dass so etwas möglich sein könnte. Okay, ja. Wie gesagt, mein Buch ist darauf aufgebaut, nichts zu behaupten, aber doch sehr viele Mosaiksteine, vor allem auch aus der Welt der Energie, darzustellen, die unter Umständen ein Gesamtbild ergeben können, wenn die Beziehungen zueinander einmal nachgewiesen sind. Okay. Ja, und Ed Voss ist also sehr, sehr aktiv im Chat, was mich sehr freut. Kann er auch sehr gut Deutsch, also vielleicht sollte ich ihn auch einmal einladen. Ich glaube, das wäre sicher interessant, ja, vor allem, weil jemand, der natürlich beruflich mit Fotografieren zu tun hat, dazu wesentlich mehr Aussagen machen kann und vor allem auch über die Technik also sehr gut Bescheid weiß, nicht? Ja, gut, also dann gleich einmal so über Radio quasi die Einladung an Ed Voss, falls er auch einmal ja. Per nicht, Telefon. Also was mich natürlich interessiert hat, ist vor allem, okay, die sagen, sie untersuchen das wissenschaftlich. Es gibt ja auch andere, die das wissenschaftlich untersuchen. Und da haben wir zum Beispiel die Cambridge Paranormal Research Society, die in England, also in Cambridge, beheimatet ist. Und die haben also auch Untersuchungen gemacht. Sie sind zwar generell der Meinung, dass die meisten Orbs aus Verunreinigungen in der Luft, vor allem also auch aus Staub zurückzuführen sind. Aber sie sagen, es gibt auch einige, wo man sich nicht erklären kann, was. Und haben das eigentlich auch beschrieben. Erstens einmal sagen sie, es gibt auch Videoaufzeichnungen. Und zwar hat man Aufzeichnungen gemacht mittels eines Mediums. Das Medium hat Orbs gesehen und man hat genau dort die Kamera hingerichtet, wo das Medium das gezeigt hat. Und es war dort auch ein Orb zu sehen. Das heißt, in dieser wissenschaftlichen Untersuchung ist genau dieser Vorfall dokumentiert worden. Ja. Bei dem jemand mit freiem Auge, ohne irgendwelche Kameraoptik, sondern mit seiner angeborenen Optik, einen Orb im Raum sieht. Ja, ja. Man fotografiert das wahrscheinlich noch von einer natürlich leicht anderen Position und dieser Orb ist wieder am Bild. Das ist eigentlich, also das ja. war's. Und damit ist das eigentlich ziemlich das gut belegt. Ja, das, also, aber die sind auch sehr vorsichtig und sie wollen aufgrund eines solchen Nachweises nicht gleich eine Aussage machen, aber sie stellen einmal fest, das gibt es. Genau, man kann nach so einem Erlebnis kann man aussagen, dieses Phänomen existiert, man kann noch keinerlei Aussage darüber treffen, was es genau, ist. Ja. Ja. Und dann ein zweites Beispiel nennen sie auch auf ihrer Homepage, die ich also zitiere in meinem Buch. Ich habe auch mir das Recht von Ihnen habe ich bekommen. Man hat in einem Haus, das nicht bewohnt war, in dem sichtbar alles verstaubt war, hat man Bilder gemacht. Nur ein einziger Raum, der war hergerichtet worden, das sollte bezogen werden. Es war blitzblank sauber, da standen Möbel drinnen. Und man hat genau in diesem Raum hat man kein einziges Orb fotografieren können. Man hat nur dort Orbs fotografieren können, was der Beweis dafür ist, dass es nicht Staub ist. Dann hätte man müssen in allen anderen Räumen was finden. Das ist interessant auch. Ja? Das ist auch interessant und vor allem, weil die sehr kritisch sind und weil sie, und ich bin auch dieser Meinung, sagen, dass Großteil der Orbs sicher Verunreinigungen sind. Es gibt ja auch ein Buch, das kann ich sehr empfehlen, auch von Klaus Heinemann, sicher schon gehört, ist das Orbs Project, wurde auch auf Deutsch übersetzt. Mit dem war ich auch in Korrespondenz, der hat auch ein Vorwort zu meinem geschrieben, weil er das auch interessant findet, weil ich... Auch Dieter Bröers hat übrigens ein Vorwort zu deinem Vorwort Buch geschrieben, der ist ja vielen Hörerinnen und Hörern bekannt auf dieser Sendung. Ja. Und Heinemann glaubt also, und ich muss dazu sagen, er ist ja vor allem... glaube ich, also eine Autorität, denn er hat 1968 an der Universität in Tübingen in angewandter Physik promoviert und hat in der NASA Zeit seines Lebens gearbeitet und war auch Universitätsprofessor. Er glaubt also, dass die meisten Orbs in einer Frequenz knapp unter jener des für das menschliche Licht sichtbaren Farbspektrums existieren. Betreffend der verschiedenen Farben meint er und Formen, dass es in anderen Welt wahrscheinlich ebenso eine Vielfalt gibt wie bei uns. Aber das möchte ich jetzt nicht unterstreichen. Das ist also seine Meinung. Er sagt, der Raum um uns herum ist voll von Orbs. Sie bestehen aus Plasmaenergie, ist er der Meinung. Weswegen er sie dann auch Energiekörper nennt. Er sagt jedoch, die Physik kann diese noch nicht erfassen. Man hat ihn natürlich gleich einmal gefragt, denn es gibt doch sehr viele, die das versuchen auch religiös auszulegen und er tendiert jetzt schon auch in diese Richtung, ist aber sehr, sehr vorsichtig und sagt, man kann das jetzt nicht, er würde es nicht als Seele bezeichnen, das ist eine Frage des Glaubens, ja, aber er würde es als Bewusstsein bezeichnen und ich glaube, das ist eine sehr interessante Sache, weil er spricht von einem universellen Bewusstsein, das im ganzen Universum vorhanden ist. Also das war für mich also sehr interessant, auch die Korrespondenz, die ich mit ihm gehabt habe. Ed Voss ist ja der Meinung, dass es sich bei Orbs um die Manifestation von verstorbenen Menschen handelt. Also er wagt sich schon etwas weiter vor. Er sagt, nachdem der Mensch dahingeschieden ist, besitzt er also keinen physischen Körper mehr. Was übrig ist, sind Energie und Schwingung. Da sind wir jetzt wieder dort, ohne das irgendwie näher bezeichnen zu müssen. Was interessant ist, und was ich eigentlich bei ihm auch unterstreiche, er ist der Meinung, dass Orbs von Harmonie angezogen werden und durch Streit und Zwist eher vertrieben werden. Da scheiden sich die Geister wiederum. Es gibt auch solche, die der Meinung sind, dass vor allem alle Emotionen letzten Endes Orbs produzieren können. Ob das jetzt also aus dem Betrachter herauskommt oder ob das also von außen zukommt, ist eine andere Frage. Aber meiner Meinung nach war das eigentlich auch immer so. Ich habe große Demonstrationen zum Beispiel in der Ukraine Fotos gemacht, Orange Revolution, da ist gebrüllt worden, geschrien, da war wirklich was los. Da war ein einziges großes Orb über der Masse der Leute und da hätte es müssen wimmeln. Danach, nicht? Also, das sind Einzelerfahrungen, die ich also nicht als Regel aufstellen möchte, sondern ich habe nur aufgrund meiner Erfahrungen eigentlich gesehen, dass eher nur bei positiven Ereignissen. Ich habe in meinem Buch ein Bild, das erinnert vielleicht auch an das Bild, das wir zugeschickt bekommen haben, das Ob über der Hand. Ich habe ein junges Liebespaar ein Foto gemacht und da ist über dem Paar ein helles Orb und daneben ist noch eine Steinbank. Da ist ein großes Orb und ein kleines Orb. Was würde das Mann und Frau repräsentieren, sitzt auch dort. Da muss man wieder aufpassen. Meiner Untersuchung nach sind es zwar Energieorbs, aber wie gesagt, ich möchte daraus jetzt nicht den Schluss ableiten, dass das Orbs sind, die mit diesen in Verbindung stehen. Vielleicht ist es Zufall, denn man muss immer überlegen, auch wenn man sich ein Orb irgendwo hin wünscht und man hat es auf dem Foto, wo sind die Grenzen zum Zufall und wo beginnt da jetzt da so eine Regel Platz zu greifen, nicht? Dennoch, auch du spielst ja mit dem Gedanken, dass also Bewusstsein und Orbs irgendwo in Verbindung stehen und dass vielleicht sogar es so ist, dass diese runden Gebilde, meist sind sie rund, eine Emanation von Bewusstsein sein könnten. Absolut, denn ich meine, jeder, der denken kann, stellt sich ja immer die Frage der Sinnhaftigkeit des Lebens oder also ist etwas nachher oder ist nichts. Wenn man ein Optimist ist und gewisse Anhaltspunkte dafür hat, dass es eine Fortsetzung gibt, wird man schon rein deshalb sich für diese Variante entscheiden und muss man natürlich schon auch sagen, verfolgt gern solche Spuren, weil sie auch sinnvoll ist. Denn wenn man sich der Sinnlosigkeit verschreibt, dann kann man also auch das Interesse am Leben abmelden eigentlich, nicht? Genau. Schön gesagt. Jetzt gibt es dann auch, du hast es schon erwähnt, also ich bin mir da nicht ganz sicher, ist das ein fließender Übergang oder sind es eigentlich verschiedene Phänomene, die ja zufällig alle als Kugel erscheinen. Es gibt in England diese Ball of Lights. Es gibt vielleicht relativ aktuell Heinrich Kusch, der vor einem halben Jahr in dieser Sendung war, hat auch in seinem Buch, wo es eigentlich um Archäologie geht, kam er nicht umhin zu dokumentieren, dass Orbs, sprich Lichtkugel oder Kugelblitzphänomene, wie immer man das jetzt nennen möchte, obwohl das, glaube ich, keine Kugelblitze sind, aus dem Boden austreten und er hat da mehrere Fotos in seinem Buch drinnen und wie gesagt, er musste sich da, glaube ich, ich habe ja mit ihm darüber gesprochen, er musste sich da schon ein bisschen auch überwinden, weil das ja eigentlich völlig wegführt von dem eigentlichen Thema. Dennoch hatte er das Gefühl, aufgrund verschiedenster Dinge kann man sich ja gerne anhören, die Sendung, dass das zusammengehört, die durchaus jetzt vergleichbar sind, auch mit deinen Denkanstößen. Aber es gibt offenbar, und auch in England zum Beispiel, also Caliber Trieb, die UFO-Fotografen aus Knittelfeld, haben auch gleich bei ihrem ersten Tag Aufenthalt in Wiltshire eine dieser Lichtkugeln gefilmt natürlich, die über den Feldern dahin huscht. Ich habe sowas noch nie gesehen, macht nichts, vielleicht passiert es noch. Glaubst du, dass da ein Zusammenhang besteht? Ich glaube, man sollte es nicht von sich weisen. Man sollte sich ja immer in Erinnerung bringen auch, dass ja Energie das Einzige ist auf der Welt, das nie entstanden ist und nie verschwindet. Das ist etwas, was man ja ganz vergisst, denn indem man Benzin oder Diesel verbrennt, ist ja nicht die Energie verloren gegangen, sie hat ja nur eine andere Form eingenommen. Es geht in Hitze, in Bewegung, ne? Und Es gibt ja auch sehr, sehr viele, die an die, wir wissen ja, dass es eine kosmische Energie auch gibt. Ich erinnere zum Beispiel Reiki, das wird ja vor allem auch dazu verwendet, dass man versucht, sich in die kosmische Energie einzubringen und als heilende Wirkung, nicht? Als Kanal dann in dem. Oder wenn man zum Beispiel in Asien, vor allem China, das Qi, nicht? Also im Japan heißt dann Qi und in Korea heißt es ein Qi, aber Das ist die Lebenskraft, das ist der Ursprung allen. Indien heißt Prana, heißt Prana. In Amerika Orgon. Ja, es ist ja einmal dieses Wissen da gewesen. Es ist verschüttet geworden, wahrscheinlich durch Elementareignisse und dann später wahrscheinlich auch durch Religionen, die gewisse Annahmen einfach als Gefahr gesehen haben. Und man weiß ja, wie Dinge verschwinden können und zur Unperson erklärt werden. Ich denke da nur an die Handlesekunst zum Beispiel, nicht? Also das ist ein ganz was Typisches, wo auch heute viele Leute noch lachen, ohne sich damit beschäftigt zu haben. Und auch da kann man es ja nachempfinden. Ein Hörer fragt, ob Mouche Volante mit diesem Phänomen was zu tun hat. Fliegende Mücken nennt er das. Und also die Frage ist, Tarek, kennt der Gast Mouche Volante, fliegende Mücken und was hält er davon? Ich nehme an, du kennst fliegende Mücken. Ich weiß nicht genau, was er mit dieser Frage meint. Sagt dir der Begriff was? Mouche Volante? Also. Naja, ich meine, es gibt in den Märchen und in den Sagen gibt es natürlich schon sehr viel, was in diese Richtung geht. Aber von dem Mouche Volante habe ich nichts gehört, aber in Amerika gab es also so ein ähnliches Phänomen, wo man allerdings geglaubt hat, nachzuweisen, dass das eher eine natürliche Erklärung hat. Okay. Also, aber wir haben ja vorher schon erwähnt, dass natürlich Mücken in der Orbzone definitiv, also ich weiß nicht, ob der, auch solche Aufnahmen und ob der Hörer jetzt wirklich Mücken meint, das kommt für mich aus der Frage auch nicht wirklich raus, aber also Mücken können jedenfalls zu Orbs führen, wenn sie klein genug sind und nah genug an der Kamera. Und die schauen sogar recht interessant aus. Das glaube ich. Ja. Wo man da so wirklich erregt ist und sich denkt, da hat man ganz was Besonderes eingefangen, nicht? Nun, also diese mit freiem Auge sichtbaren Orbs gibt es also auf Aufnahmen, es gibt sie auch auf Film natürlich und es gibt auch Orbs, die mit Infrarot-Equipment eingefangen werden und du spekulierst in deinem Buch ja auch in die Richtung, dass vielleicht die Fähigkeit der CCD-Sensoren da mitspielt, den nahen Infrarotbereich mit abzubilden. Kannst du da ein bisschen was darüber erzählen noch? Das ist richtig, es kommt also auf den Rotfilter drauf an. Und es ist sicher durch die elektronische Fotografie möglich geworden, auch deshalb auch aus einem Farbbereich oder aus einem Frequenzbereich etwas sichtbar zu machen, was man mit dem freien Auge nicht sieht. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich fotografiert habe, Orbs, manchmal die auch im Blitz gesehen. Nicht? Also das ist auch eine Möglichkeit. Aber das ist interessant, mit freiem Auge das Orb, mit Blitz und dann, aha. Ja, ja. Also das hast du gesehen. Und ich habe auch, meine Kinder haben mir oft gesagt, wenn ich fotografiert habe, da habe ich jetzt eins gesehen, nicht? Es gibt eine interessante Überlegung, auch, dass man sagt, warum kann man etwas nicht sehen, was andere sehen? Das kann auch einfach sehen, weil man das nicht sehen darf oder will. Denn genauso wie das Auge normalerweise eigentlich optisch gesehen alles verkehrt sehen müsste und nur das Hirn das wieder gerade richtet, so hat man wahrscheinlich also durch die Vorurteile, die man durch die Erziehung erhält, einfach ein Verbotsschild, wo man nicht hinschauen darf. Absolut. Bergson-Filter heißt das, ja. Weil ich weiß, und es ist von den Milliarden an Bits, die wir aufnehmen an sensorischen Empfindungen, kommen ungefähr 40 an. Zum Thema Mouche Volante bekommst du heute von Ed Voss noch eine Information, lese ich da gerade aus dem Chat. Ernst, er hat da offenbar heute neue Informationen bekommen und es handelt sich bei Mouche Volante um diese Trübungen der Glaskörper, also ich glaube diese Dinge, die im Auge herumschwimmen, das kennt vielleicht jeder, wenn man gegen das Licht schaut, dass man dann so Dinger hat, die eben im Auge herumschwimmen. Aha, das ist für mich was Neues. Ja. Also, okay, ich man lernt immer sehr gern dazu. Ja. Ich sehe die schon seitdem ich klein bin und habe da so meine Theorien, aber das sind ganz einfach so Flankern im Auge, die aber so winzig sind, dass sie gar nicht mehr rausgehen. Ja. Nein, die habe ich nicht. Ne? Okay, also das meint er mit Mouche Volante und ja, du kriegst heute von Ed Foster noch weitere Informationen Besten dazu. Dank. Das heißt, dieser Infrarotbereich spielt da schon irgendwie rein und spielt sicher auch eine Rolle, ja. Könnte also die Richtung sein, aus der diese Orbs dann kommen. Und wenn sie dann intensiver sind, dann sieht man sie eben auch mit freiem Auge und irgendwann sieht sie jeder, außer er blendet sie aus. Genauso wie es ja auch Personen gibt, die Aura sehen können. Nicht? Deswegen, nur weil wir sie nicht sehen, kann man nicht sagen, es gibt keine Aura. Es ist nachgewiesen. Man kann sie auch fotografieren, nicht? Jetzt möchte ich noch kurz auf eine Aufnahme eingehen. Also zum einen möchte ich noch auf Bild 8 und, also ich, all diese Bilder sind interessant. Bild 8 und 8a, da sieht man diese Pagode Und das Interessante daran ist, da sind unglaublich viele Orbs drumherum, aber vielleicht erzählst du, warum wir dieses Bild da reingenommen haben. Also, meiner Meinung nach, also der schlagendste Beweis, dass es ein echte Orbs gibt, ist eigentlich der, wenn es einem gelingt, ein Orb zu fotografieren und nachzuweisen, auch bei Bildbearbeitung, dass das Orb hinter einem Objekt steht, das scharf abgebildet ist. Also Objekt scharf plus Orb scharf. Warum? Weil die Orbzonentheorie behauptet ja, dass ein Orb alle natürlichen Ursprungs sind. Das heißt, also in einem Raum von wenigen Zentimetern vor dem Objektiv entstanden sind. Deswegen können sie nie hinter einem Objekt abgebildet sein, das weiter entfernt ist. Durch die Bildbearbeitung glaubt man oft, dass man es nachweisen konnte. Ich habe auch Bilder, wo ich eigentlich schon der Meinung bin, dass man das nachweisen konnte. Aber bei diesem Bild hier, wo ich Massenorbs habe, ja, sagt man, okay, normalerweise sagt man, na, viel Staub. Nicht? Da gibt es die Ansicht, was sind Massenorbs? Sagt man, je mehr Staub, desto mehr Orbs. Das ist Massenorb. Nicht? Auf diesem Bild, das Interessante daran ist, dass ich hier eine Pagode habe. Und ich habe 4 Fotos insgesamt gemacht, wo die Orbs nur gruppiert sind rund um die Pagode, nicht aber auf der Pagode selbst drauf zu sehen sind. Und das sehe ich aber nur durch die Fotobearbeitung. Also wenn man das jetzt, das linke Bild, da sieht man einfach eine Pagode und ganz viele Orbs in der Luft. Am rechten Bild sieht man aber, dass also diese Orbs kommen dann bei der Bearbeitung fast schon als Eintiefungen raus. Dass tatsächlich auf der Pagode statistisch wirklich signifikant weniger Orbs sind. Und deine Hypothese ist jetzt, das ist deshalb, weil die meisten Orbs dahinter sind. Dahinter sind, ja. Das heißt, meterweit, also, 10, 20 Meter entfernt so sind. Ist es, genau. Und ja. Eben zwischen der Kamera und der Pagode nur relativ wenig Orbs sind. So ist es. Ja. Das ist ein interessantes Indiz. Dann gibt es da auch noch Bild 9, oder wolltest du noch was zur Pagode sagen? Zur Pagode, wie gesagt, also normalerweise würde man sagen, wenn das Staub ist, dann muss der Staub überall sein. Ich habe zum Beispiel auch ein Foto, wo ich nur Staubobs drauf habe, die habe ich auch angeschaut, und habe vor einem Auto, ja, ich habe mein Auto hingestellt und da war plötzlich so ein Wirbelwind, da habe ich gedacht, machst ein Foto. Wenn ich das Foto bearbeite, sieht man die Staubobs, die decken das Auto genau dort zu, wo auch die Staubobs zu sehen sind. Hier aber müsste die Dichte der Orbs auf der Pagode genauso groß sein wie dahinter, weil es ist undenkbar, dass ausgerechnet die Form der Pagode ausgespart ist. Das gibt's nicht. Das ist eine reine Frage der Wahrscheinlichkeit. Und deswegen finde ich also, dass das Bild und überhaupt die Erkenntnis oder sagen wir die Analogie zu Energieorbs, das sind meine beiden Geländer, an denen ich mich festhalte. Und deine Schlittschuhe. Meine Schlittschuhe sozusagen, dass ich sage, okay, nehmen wir das als Basis und mögen möglichst viele basierend darauf weiter forschen, um dann vielleicht später mal drauf zu kommen, das hat zwar nicht ganz gestimmt, aber man ist nicht mehr barfuß unterwegs. Nächstes Bild dann, da sieht man eine sehr schöne Aufnahme von, also die sind wunderschön, diese Orbs, Bild 9, ja. Massenorbs über einem Haus, das ist, glaube ich, in Tokio entstanden. Vielleicht magst du zu diesem Bild. Also was mich fasziniert hat dabei war Folgendes. Erstens einmal, weil es viele sind, weil es farbige sind und weil ich festgestellt habe, dass sie in einem Rhythmus von 1,5 Minuten immer wieder kamen. Das war also interessant, worauf ich dann also zu einer anderen Stelle gegangen. Also du hast sehr viele Fotos gemacht. Ich habe sehr, sehr viele Fotos gemacht. Ja. Ich habe also immer wieder gepasst drauf. Jetzt die Frage, etwas, was sehr oft behauptet wird, es kommt immer das gleiche Orb. Ich habe also einen Versuch gemacht, auch wieder jetzt analog. Ich habe die Lampe 25 Mal fotografiert, die gleiche Lampe im Freien. Und habe dann habe daraus also eine Auswahl genommen, nur 9, die ich im Buch zeige. Und da ist die Struktur bei jedem Bild anders. Sie hat teilweise sehr kleine Veränderungen, teilweise größere Veränderungen. Aber damit will ich nur zeigen, es schaut nie gleich aus, denn die Energie fließt ja schließlich. Nicht? Deswegen muss man auch dabei sehr aufpassen. Die Identität eines Orb kann man meiner Meinung nach nicht nachweisen. Was noch etwas anderes Interessantes ist, und noch einmal das Bild vielleicht, wo der Junge ist und das Orb daneben. man fragt oft, wie groß ist ein Orb? Ich glaube, man kann die Größe... Bild 7 ist das. Bild 7, ja. Man kann die Größe eines Orb nur dann bestimmen, wenn ein Bezugspunkt vorhanden ist. Ein Bezugspunkt ist vor allem dann vorhanden, natürlich, wenn ich ein Orb habe, das teilweise hinter einem Objekt oder einer Person ist und ich den Abstand kenne. Ja. Hier haben wir durch die Verbindung zum Kopf, konstruiere ich jetzt einmal, sage ich, eine Messung und habe mir ausgerechnet aufgrund der Distanz, dass dieses Orb etwa 8 cm groß sein müsste. Ja, das ist schon eine ziemliche Größe. Stichwort Orb hinter Objekten. Man kann sich dann natürlich auch sehr leicht täuschen. Bild 3, 3a und 3b zeigen da jetzt dieses Orb, befindet sich scheinbar hinter der Stange. Die Bearbeitung zeigt dann aber, dass also das Orb ziemlich eindeutig vor der Stange sein muss. Und ja. Mit der Bearbeitung selbst muss man natürlich auch vorsichtig sein, das ist Bild 4a bis C. Das ist richtig. Also, wenn ich nochmal das Bild aus dem Vergnügungspark, das ist das Parade... Also Bild 3, ja? Ja, das Paradebeispiel dafür, warum eine Bearbeitung sinnvoll ist, denn man kann beim näheren Hinschauen vielleicht bei diesem Bild feststellen, okay, das ist schon vor der Stange, aber... Man könnte das durch eine ganz leichte Manipulation in der Helle, könnte man das ohne weiteres das Gelb verstärken und dann sieht es aus, kann jeder behaupten, das Orb ist hinter der Stange. Deswegen, glaube ich, muss man sehr, sehr aufpassen, Bilder zu betrachten, wenn man nicht weiß, wer das Bild gemacht hat. Also Bilder im Internet sind mit großer Vorsicht zu genießen. Man sieht dann ganz klar, vor allem bei der Bildbearbeitung, die Strukturen setzen sich über den Gegenstand hinaus weg. Sonst müsste hier ein Loch drinnen sein, nicht? Genau, und dann Bild 4c zeigt dem hier, eine... Hier zeige ich, wie man durchschwindeln kann, denn wie schön wäre es, wenn man nachweisen kann, ich habe da ein Fensterkreuz und da schaut ein Orb herein. Ich brauche das nur, in diesem Fall waren das also unechte Orbs, und ich habe durch eine Manipulation bei der Bildbearbeitung habe ich einfach das Weiß des Rahmens so stark gemacht, dass das Orb ausgeblendet ist, sodass ich jeden unter Anführungszeichen beweisen könnte, das Orb schaut beim Fenster herein. War halt leider nicht so. Das letzte Bild von dir oder die letzte Bildfolge, die möchte ich jetzt auch noch kurz besprechen. Wir kommen jetzt schon ans Ende der Sendung. Wir haben jetzt noch circa eine Viertelstunde oder so. Es geht dahin. Es handelt sich hier um sogenannten Strukturnebel, der echt gruselig ausschaut und der also schon öfter gefilmt und aufgenommen wurde. Der Begriff Ektoplasma spielt da auch rein, glaube ich. Erzähl doch mal was über diese ganze Episode und Bei Ektoplasma oder auch Strukturnebel gibt es natürlich auch die verschiedensten Meinungen. Da gibt es solche, die nehmen an, dass Orbs und Strukturnebel ein und dasselbe ist, dass unter Umständen Orbs, die sich in Bewegung finden, also in der Bewegung vielleicht als Orbs sich besser bewegen können und dann wieder sich in Strukturnebel verwandeln. Aber ich bin nicht der Meinung, denn ich habe noch nie so eine Aufnahme gesehen, es ist reiner Zufall, dass ich das machen konnte. Man sieht auf dem ersten Bild einfach, es kommt der Strukturnebel in das Bild herein, wie die Nase eines Flugzeuges. Es ist also wirklich geballte Energie und legt sich dann wie ein Krake über das Gebäude, wobei man, also ohne jetzt sagt, das ist ja überstrapazierte Fantasie, die Tentakel direkt sieht, das greift dir direkt zu. Und ich muss sagen... Jetzt muss man dazu sagen, vor allem auch Bild 10 bis 10c, 10a bis 10c, und das ist kein Zigarettenrauch, oder das war nicht mit freiem Auge sichtbar. Nein. Das muss man dir jetzt glauben, das aber ich glaub's dir. Ich habe also in meinem Buch, zeige ich auch, wie ein Strukturnebel ausschaut, der in großer Kälte zum Beispiel durch Ausatmen entsteht. Oder durch Räucherstäbchen oder wie gesagt auch durch Rauch. Und da sieht man ganz deutlich, es fehlen diese tentakelförmigen Gebilde, die man also hier sehr stark sieht, die wie dicke Seile verbogene ausschauen. Also, und man hat ich habe wirklich irgendwo den Eindruck gehabt, also man spürt das auch, also es wäre das elektrostatisch geladene Luft. Ich habe mich nicht gut gefühlt dabei, muss ich sagen. Und ich habe dann auch gedacht, Moment, da stimmt was mit der Kamera nicht, weil ich habe gemerkt, da ist was nicht in Ordnung und habe dann in die andere Richtung fotografiert und dann später gesehen, da war nichts. Nicht? Und interessant, es war also auch an diesem Abend vollkommen sternenklarer Himmel. Man sieht es ja auch, es ist keine Wolke am Himmel. Nicht? Und ich habe das in der Gegend an vielen anderen Stellen auch immer wieder fotografiert, zwar nicht in solchen Sequenzen. Und das ist eine Gegend, in der sehr, sehr viel passiert ist, in der viele Menschen umgebracht wurden, in der es sehr viel Elend gab und auch vor dem Krieg bereits und auch im Krieg sehr viele Bomben gefallen sind. Es könnte unter Umständen also damit zu tun haben. Und ich meine, die zweite Aufnahme in dieser Serie sieht wirklich gruselig aus. Also, und das war jetzt also eine Erscheinung, die du dort fotografieren konntest, nicht mit deinen Augen wahrnehmen konntest. Wo ist denn da jetzt der Zusammenhang mit Orbs? Warum besprichst du das in deinem Buch? Weil ich über das Ganze eigentlich den Bogen Energie spanne. Es ist, wie gesagt, nach Meinung vieler haben Orbs zu tun mit Ektoplasma, also mit Strukturnebel, ist austauschbar. Ich weiß das nicht, ich nehme das zwar nicht an, aber das gehört, glaube ich, einfach in die gleiche Schublade hinein. Es ist eine Form der Energie, die fotografiert werden kann und die sich eine Bedeutung hat. Ob sie positiv oder negativ ist, ist eine andere Frage. Ich meine, ich habe im Internet zum Beispiel solche Ektoplasma gesehen, auch um Unfallautos herum, aber ich weiß natürlich nicht, ob das echt war oder nicht, weil ich den Fotografen nicht kenne und ich konnte auch nicht ausfindig machen, wer das ist. Aber in dem Fall, also du glaubst, dass also der Zusammenhang, wenn ich das richtig verstehe, ist also, da es sich hier um ähnliche Phänomene handeln könnte. Du glaubst jetzt aber nicht, dass zum Beispiel Orbs aus Ektoplasma entstehen oder umgekehrt. Ich meine, das wäre eine reine Spekulation. Ja. Man kann es behaupten, man kann es aber nicht beweisen, nicht? Das ist aber schön dann. Kann man auch nicht widerlegen. Aber wie gesagt, ich glaube, um sich nicht festzufahren und der Fantasie zu freien Lauf zu lassen, glaube ich, sollte man sich immer wiederum selbst zurückrufen und das einfach vielleicht zur Diskussion stellen. Es haben andere vielleicht die Möglichkeit, das zu beweisen, dass es auch mit Energie zu tun hat. Das hat ja niemand gemessen. Das wäre der nächste Schritt, dass es jemand mal gelingt, das auch zu messen. Denn wenn es mit Energie zu tun hat, allerdings, wenn man sich anschaut, Telepathie, ich meine, man hat die Leute in Faraday in den Käfig hineingesetzt, die haben trotzdem Nachrichten empfangen können über 3000 Kilometer. Es können keine elektromagnetischen Wellen sein, das ist nicht möglich, weil die hätten in den Faradayschen Käfig nicht hinein können. Also was war's? Nicht? Gute Frage. Ja. Botschaftsorbs. Ja, wahrscheinlich. Message Orbs. Das ist richtig. Ja, da gibt es viele solche Fragen. Jetzt generell, wir haben ja in der Einleitung dieser kurze Ausschnitt aus der Trau deinen Augen nicht Ausgabe, da hat ja Bernhard von dieser Braut gesprochen, also Geistererscheinungen, und es ist wirklich erstaunlich, wie viele Menschen schon Geister gesehen haben, das möchte man nicht glauben, so ein bisschen so wie UFOs. Man glaubt nur, dass das so selten ist, weil halt niemand darüber erzählt, weil dann alle glauben, der hätte einen Vogel. Ich glaube, wenn alle darüber erzählen würden, dann wäre das anders, haben wir eh kurz vorher geredet. Ja, ja. Das ist halt so ein Paradoxon. Wie siehst denn du da den Zusammenhang zwischen Orbs und diesem, sagen wir, dem Geisterphänomen? Ich meine, wenn man der Meinung ist, ja, die sich also bei sehr vielen manifestieren, die das auch in Zusammenhang mit den Orbs bringen, ist das, was vom Menschen überbleibt, Energie. Die Frage, ob das Individuum in dieser Form weiter besteht, aber es ist denkbar, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, die Auffassung, er steht zwar relativ allein da, ein bekannter Physiker, Wolf, der behauptet, dass zwischen Materie und Seele oder Geist eigentlich nur der Unterschied in den Schwingungen und in den Frequenzen der Schwingungen besteht. Nicht? Da kann man sich schon vorstellen, dass da es Energie und Energie gibt. Das heißt also, wenn jemand in einer Situation aus dem Leben geschieden ist, in dem vieles an Problemen ungelöst war, ja, dass das unter Umständen sich in irgendeiner Weise manifestiert. Das ist absolut vorstellbar, nicht? Und ich meine, Geistererscheinungen Während Träume, man weiß genau, wenn man was träumt, man kann sich oft nicht einmal mehr erinnern, nachdem man aufgewacht ist. Wenn man aber eine Geistererscheinung gehabt hat, dann weiß man das auch nach 20, 30 und 40 Jahren noch in allen Details, nicht? Und das ist vielleicht die Intensität, die man in einem Traum nie so erleben kann, weil das wird sogar nach dem Traum verflüchtigt sich schon, aber es bleibt sicher nicht ein Leben lang, außer man hat echt schlechte Erlebnisse gehabt und kann es darauf zurückführen. Das ist was anderes, nicht? Also ich hatte mal einen Traum vor über 20 Jahren, an den kann ich mich noch exakt erinnern. Ne? Muss ich widersprechen in dem Fall. Da warst du wahrscheinlich frustriert, nicht? Nein, das war ein großartiger Traum. Der war wirklich positiv und ich erinnere mich noch heute dran. Also das Gefühl auch, also es war ganz ein interessanter Traum. Mhm. Und Träume, Wachträume ist auch immer wieder Thema auf dieser Sendung. Aber okay, ich akzeptiere da deine Meinung. Ist natürlich interessant, jetzt überhaupt diese Welten, in die wir uns da begeben können, generell. Und ist es jetzt echt? Ist es nicht echt? Ist es überhaupt sinnlos, sich diese Frage zu stellen? Also ich muss sagen, ich habe mich lang damit beschäftigt und ich hätte kein Buch geschrieben, vor allem es nicht veröffentlicht, wenn ich nicht der Meinung wäre, dass etwas Seriöses dahinter steckt. Und vor allem, dass man, möchte ich nochmal sagen, einen Anhaltspunkt hat. Ich glaube, man muss davon weggehen, dass man nur prima vista entscheidet, ob ein Orb echt ist und was es ist, aufgrund des Ortes, an dem es aufgenommen wird, aufgrund der Umstände und aufgrund der Formen und der Farben. Also da bin ich der Meinung, dass man wirklich versuchen muss, in das Innere zu schauen, weil man, wenn man sich also vor allem schauen Sie sich in meinem Buch an, ich zeige das also sehr, sehr deutlich bei Staub-Orbs. Ich habe zum Beispiel auch Orbs bei meiner Mumie. Ich war in China, da gab es also Mumien in Xinjiang, die sind 3000 Jahre alt, die sind völlig erhalten, die sind auch mit Kleidung. Da sind also viele Orbs rundherum, nicht? Da war also keiner im Saal, konnte ich also ruhig fotografieren. Na, das ist gefundene Fressen für einen Ghost Hunter. Die sind aber alle so deutlich zu sehen in der Analyse, dass das Staub ist, dass man einfach nur nicken kann und sagen, ja, das kann nur Staub sein. Nicht? Und diese Erkenntnis gibt einem wieder die Sicherheit, weiter zu forschen und sagen, und da gibt es etwas, wo man guten Gewissens als nicht abergläubischer Mensch sagen kann, da muss was dahinter sein. Es ist die Frage, was dahinter ist. Aber das muss man eben untersuchen. Genau. Wenn jetzt jemand neugierig geworden ist, und das hoffe ich ja natürlich, also durch ich das sehe in dieser Sendung auch, wie kann er denn selbst mit diesem Phänomen experimentieren? Was würdest du ihm da für Tipps geben? Ich würde einfach sagen, so viel fotografieren wie möglich, beginnen damit, dass man selbst Orbs produziert, damit man einmal Strukturen sieht, wo man sagt, na okay, das ist eh klar. Die sind opak in der Farbe, sie sind unscharf, sodass man sofort sieht, die sind als unecht, aber wenn ich da noch die Strukturen anschaue, sage ich, aha, das ist ein Aha-Erlebnis. Und langsam aufbauen darauf. Und vor allem, ich kann garantieren, dass die Bilder mit drei Ausnahmen in diesem Buch alle von mir sind. Ich habe nur drei aus Japan, wo ich Bilder bekommen habe über ein Internet und ich habe mit dem Mann dann auch Kontakt aufgenommen, die Form von Chrysanthemen haben. Das war also wirklich etwas, was für mich unglaublich war. Und die auch in der Struktur, wenn ich sie mit Bildbearbeitung untersuche, wieder wie Chrysanthemen ausschauen, ich muss sagen, ich kann damit nichts anfangen. Das war einfach interessant. Aber alle anderen sind von mir. Es ist nichts gefälscht. Und wie gesagt, das oberste Prinzip, immer sich selbst versuchen zu beweisen, dass man nicht recht hat mit der Annahme, die man gerne hätte. Und dann kann man sich auf das Glatteis der Orb vorstellen. Sicher, dann kann man auch mit jedem diskutieren, ohne dass man da in die Schublade, sage ich mal, klar, der Spinner eingeordnet wird. Das will niemand von uns. Naja, es gibt auch Menschen, denen ist es schlichtweg egal, die sind da jedenfalls von Gut und Böse, aber ja, aber ich auch, verstehe, was, ich glaub, du, weiß, was du meinst. Ich glaube, man soll sich nichts vormachen, denn jeder lebt letzten Endes von dem Platz, den er in der Gesellschaft einnimmt. Und wenn man dazu was kann, um das zu objektivieren, glaube ich, hilft es nicht nur einem selbst, sondern der Sache vor allem auch. Absolut. Also deine persönliche Sicht der Dinge, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, ist, wir haben ein Phänomen, das ist völlig erklärbar. Ja, das ist also, das sind eben diese Staubkörnchen und so weiter, die in dieser Orbzone entstehen. Daneben gibt es ein Phänomen, das ist unerklärbar. und es hat verschiedenste Spielarten offenbar und auch verschiedene Ausdrucksformen. Ist es, und das ist eigentlich das Interessante daran, und das gilt es zu untersuchen. Da sehe ich durchaus eine Analogie zum Kornkreisphänomen zum Beispiel. Da könnte man auch, wenn man es oberflächlich betrachtet, alles Hoaxes. Wenn man dorthin fährt und sich lange genug damit beschäftigt und wirklich auch mit den Leuten redet, kommt man sehr schnell drauf, nein, es ist eigentlich unmöglich, dass alle Kornkreise gefälscht wurden, es sei denn, die lügen jetzt alle, was dann auch wieder irgendwann absurd wird. Und so ähnlich kommt man vor, ist es auch mit den Orbs. Auch da gibt es also eine Wahrheit, die ein bisschen tiefer liegt, die aber nur wieder einen Haufen Fragezeichen aufwirft. Richtig, und das finde ich aber toll eigentlich. Ja, wie gesagt, das Wichtige, ich muss was Objektives haben, das ich anschauen kann, und das ist eine Basis, auf der man arbeiten kann. Nicht? Was ist jetzt deiner Meinung nach, und wir kommen jetzt quasi zur Schlussfrage dieser Sendung, wir können zwar ein paar Minuten überziehen, aber ich würde sagen, du musst ja dann auch deinen Zug erwischen. Okay. Wenn wir jetzt einen Ausblick wagen wollen, welche Dinge sollten denn als nächstes angegangen werden auf diesem Gebiet? Wo müsste man denn ansetzen, um wirklich neue Erkenntnisse zu gewinnen? Ich glaube, man sollte auf jeden Fall versuchen, und das sind also Wissenschaftler gefordert, so Energie zu messen, also Orbs wirklich auch wissenschaftlich zu erfassen, nicht nur optisch. Und das wäre sicher eine ganz wichtige Aufgabe. Ob es gelingt, ist eine andere Frage. Wie gesagt, also bei Telepathie, bei Psychokinese, da kann man es auch nicht, man kann zwar messen, dass da Spannungen da sind, gerade bei Psychokinese, aber es ist also nicht messbar, dass man sagt, das hat, erstens einmal, woher kommt das, weiß man nicht, was für eine Energie das ist und wie stark die ist. Und vor allem, von wem sie ausgeht. Kommt sie von außen herein oder geht sie vom Betrachter hinaus? Gibt es da einen Unterschied? Das wäre eine übergeordnete Frage, aber ja. Das wäre absolut möglich. Ich meine, es würde natürlich die Wichtigkeit des Phänomens meiner Meinung nach überhaupt nicht vermindern, denn wenn die Energie hinausgeht, das heißt ja auch, dass sie fortbesteht letzten Endes, nicht? Das heißt, wenn wir sie quasi selbst erzeugen. Und es gibt ja auch willentliche Beeinflussung dieser Orbs. Das wäre vielleicht auch noch ein Thema, das wir anschneiden könnten, aber... Naja, es rein schon die Häufigkeit, Orbs auf einem Bild zu haben. Und also Ed Voss hat also geschrieben auch darüber, ich nehme ja an, ganz sicher auch in seinem Buch, dass er vorhin rausgekommen ist, dass er seine Freundin angerufen hat, die weit entfernt lebt und gesagt, also ich schicke deine Orb sozusagen, nicht? Und die hat es wirklich fotografiert. Ist mir nie gelungen, wenn ihm sowas gelingt, wäre dann noch interessant, die zu bearbeiten und zu sehen, was für Strukturen die haben. Aber wie gesagt, auch bei den Strukturen, die ich versuche hypothetisch einmal festzunageln, ja. Ich habe viele Orbs, wo ich sage, das entspricht dem nicht, zum Beispiel Tageslicht-Orbs. Ich habe in der Ukraine vor einem Kloster im Wald eine Aufnahme gemacht, ohne Blitzlicht, und da sieht man ja, dass hätte ich einen Blitz verwendet, müssten ja die Büsche und die Stauden müssten ja hell erleuchtet sein. Das ist dunkel, es ist nur die goldenen Kuppeln des Klosters. Das war jetzt auch eine Frage im Chat, ob Orbs nur mit Blitz entstehen, oder nicht. Und da ist also ein goldenes Orb. Wenn ich das also bearbeite, ich habe das auch im Buch drinnen, das entspricht nicht meinen hypothetischen Annahmen, wobei ich mich versuche zu retten, ja, und sage, naja, vielleicht ist es einfach komprimiert, wäre ja möglich, nicht? Ja. Ich habe auch eine Aufnahme zum Beispiel aus dem Flugzeug mal gemacht, die finde ich auch sehr interessant, es ist keine Wolkengebilde, sondern... Ist im Buch, genau, kann ich mich noch erinnern, Auch etwas, da kann ich nur sagen... What is this? Ja, aber da ist vielleicht wirklich schon eine Grenzüberschreitung zum UFO-Phänomen. Ja, das zeigt eben, dass man also nicht jetzt da so hochmütig wird und sagt, ich habe also den Stein des Weisen gefunden, ich habe ein Körnchen, aber ein Körnchen ist besser als ein Wassertropfen, nicht? Weil es bleibt auf der Hand liegen, nicht? Also ich habe etwas, wo ich auch morgen damit arbeiten kann und versuchen, das da so weiterzuentwickeln. Dein Buch Orbs, Tor zu einer anderen Welt, ist auch verlinkt von der Startseite aus. Gibt, glaube ich, einen sehr interessanten Querschnitt durch das Ganze, sehr komplett auch, und erklärt auch deine Analysemethode etc. gibt es natürlich viele Dinge drin, mit denen man nicht einverstanden ist oder die man vielleicht dann nachvollziehen kann. Aber deine E-Mail-Adresse ist ja auch angegeben. Vor allem fordere ich ja im Buch auch auf, man möge forschen und man möge nachweisen, dass etwas nicht stimmt oder dass es nicht so stimmt. Genau, das ist ja eigentlich, diese Sendung, verstehst du jetzt auch dieses Interview als Aufruf, so quasi, bitte widerlegt mich. Absolut. Und wenn das jemandem gelingt, wunderbar, dann suche ich halt also andere. Ich könnte sagen, ich bin an meine Grenzen gestoßen, ich möchte gerne den Stock weitergeben. Wunderbar, ja, Ed Voss, dein Lehrer, der übrigens jetzt im Chat dich als seinen Lehrer bezeichnet hat, nach diesem Interview, ist im Chat und ist vielleicht, steht vielleicht noch ein bisschen zur Verfügung. Sehr gerne. Deine E-Mail-Adresse ist ja auch angegeben, das heißt, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, dir vielleicht Aufnahmen schicken möchte, deine Meinung dazu hören, ist das, nehme ich an, okay? Sicher, aber wie gesagt, auch da wieder, ich bin nicht der Experte, sondern... deine Meinung. Meine Meinung. Sehr gerne. Ja, sehr wenn gerne. Man deine Meinung nicht hören will, dann soll man da kein Mail schicken. Ja, wenn ja, man sie hören will, dann muss man halt auch damit rechnen, dass du. Und es soll halt niemand enttäuscht sein, wenn er über ein Ort begeistert ist, aufgrund der Situation, in der es aufgenommen ist, sondern einfach das nehmen, was ist, und selbst weiterforschen. Und ich sage immer, je mehr Leute sich damit beschäftigen und je mehr Bilder gemacht werden, es ist sehr, sehr oft, dass auch bei Erfindungen, die also wirklich wichtig waren für weitere Entwicklung, der Zufall. Und der Zufall, der schlägt dort zu, wo möglichst viele Leute sich mit etwas beschäftigen. Genau. Wunderbar, schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du den Weg nach Graz auf dich genommen hast, in diese schöne kleine Stadt. Und ja, würde mich freuen, wenn wir vielleicht in Zukunft wieder mal ein Update machen oder vielleicht einmal mit Ed Voss zusammen eine Sendung machen. Schauen wir mal. Das nächste Mal werde ich am anderen Ende sitzen und der Ed wird hier sitzen. Schauen wir mal. Aber sehr gern. Sehr gern. Okay, danke dir. Dankeschön.